Zeit 22 Uhr und gleich 3 Minuten. Hier ist der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Es liegen keine Störungen vor. Weiterhin gute Fahrt. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Hallo Nachtschwärmer. Ist wieder da. Charlie. Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie, das freut mich aber. Wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Total, das stimmt. Okay. Und heute ist die erste Sendung im neuen Jahr mit mir. Hallo, L. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? L. Schuhverkäufer. Dank der Tatsache, dass ich gestern einen Schuh verkauft habe, kann ich voller Stolz verkünden, vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Hey! Wir haben keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22 Uhr. Ah, wann kannst du losgehen? Ich kann's kaum erwarten. Los, jetzt die Ohren anlegen und dann schneller. Kurz noch halt unser erstes Gewinnspiel für heute. Elf. Neujahr beginnt man mit, man nimmt sich was vor. Hast du dir auch was vorgenommen? Du könntest dir vorgenommen haben zum Beispiel, dass du mich mehr in Ruhe lässt, ha? Wenigstens könntest du den Anstand haben, den Kopfhörer abzunehmen, wenn ich Nein sage. Also es wird nicht besser. Freitag, 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Let the show begin. Auf die Plätze, jetzt geht's los. I tell you, first you have to do your housework. Then you have to put your nose in your books. And what about your room? It's terrible. Absolutely terrible. Oh, Mom, come on, I want a party. It's party time and I want to have some fun. Come dance with me. It's party time and I wanna have some fun. Rock, rock, rocking. Party, party. Party, party. Mega Bärte auf der Fahrt, Mega Bärte auf der Fahrt. Los! Freitagabend, auf ins Wochenende. Dabei fängt das Wochenende diesmal ganz früh an. Heute ist eigentlich schon Samstag, weil ja morgen Feiertag ist. Ich meine, dass ich nichts von dir zu Weihnachten bekommen habe, das habe ich mit der Zeit kapiert. Ja? Vergiss bitte nie, dass der Nikolaus dich hasst. Ja, okay. Aber dass du zu Hause nichts geschenkt hast, das ist ja wohl der absolute Hammer. Ehrlich, ja? Dankt eurem Vater, dass er schon wieder Weihnachten verdorben hat. Danke, Dad. Also hör, nur weil wir keine Geschenke haben, heißt das nicht, dass wir kein Weihnachten haben. Daddy, Weihnachten ohne Geschenk ist wie Erntedankfest ohne Pizza. Richtig, Kelly. El, das ist er. Mann, ihr kennt mich alle. Buh, er hat nichts geschenkt zu Weihnachten. Buh. Im Namen aller Bandys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Gut. At 2:26 p.m. the Associated Press Agency released the news worldwide. The Air Force has reported finding a flying saucer. Flying Saucer, 22:16. Ich habe schon wieder einen Schwung Faxe bekommen. Für alle, die die Faxnummer noch wissen wollen, 0621 3375 266. start of another weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? Jetzt kommt die neue Masterboy. All systems go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Land of Swimming. Antenne von Masterboy. Übrigens sind die bei den Radio Regenbogenfäten auch dabei. Masterboy! Land of Dreaming! L, aber irgendwas müssen wir einführen im neuen Jahr. So kann es immer weitergehen mit dir. Von jetzt an gibt es eine neue Bandi-Regel. Ja, welche? Jeder von uns für sich allein. Dann ich allein. Okay, L, ja. Ich habe ihn! Ich habe den Werbespot! Erstmal alle vielen Dank, die vergangenes Jahr bei Charlie 2000 waren. Und jetzt kommt der Termin für morgen Samstag. Heilige Drei Könige, Feiertag. Da ist Charlie, da bin ich selbst in Ottenheim, Schwanau, Ottenheim. Jetzt, wo ist das wieder? Das ist südlich von La. Richtung Rhein. Wer von der Autobahn kommt, fährt La raus Richtung Rhein, dann kommt es nach ca. 8 Kilometer. Ottenheim, Schwanau, Ottenheim, die Festhalle. Da bin ich morgen Abend. Eine Woche später, Rottweil am 13. Stadionhalle. Und da sind wir auch wieder im Elsass, und zwar in Hattmatt am 13. Am 20. Kenzingen Festhalle, La Reichenbach Gerolds-Ecke-Halle. Und dass der Januar voll ist am 27. Stutensee Blankenloch, nähe Karlsruhe. Also wie gesagt, morgen Abend. Schwanau-Ottenhauer. Nähe La. Ja. This is the Mobile Roadshow. Frequency to maximum power. Hier sind wir Radio Regenbogen. Hallo Nachtschwärmer. Dann grüßen dich alle Blondies, Stößerin Kelly. Kelly. Ich bin in der Krise. Was ich denn? Muss was Verrücktes tun. Etwas Galaktisches. Und dafür werde ich kämpfen. Mit jeder Brust an meinem Körper. Kelly, brauchst du nicht. Du hast doch besondere Fähigkeiten. Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Richtig. Run away. Take my hand into raving wonderland. Follow me, follow me, follow me. 20 Uhr und 30 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Und jetzt aber... Ihr seid doch wieder dabei. Hey Leute, macht die Leitung frei. Let's go way back and play. Wir suchen wieder 5 Interpreten nach Schirmer wie immer. Und 018 8000. Attacke! Jetzt geht's los! Mach mit und gewinnt. Ja! Sex on the streets in every major city from coast to coast. And get ready for a shock. The music that they're planning to use to crumble the morals of America is this rotten, filthy, dirty, lewd, lascivious junk. It isn't just the lyrics, it's the beat. Boom, boom, let me be, I say, well. I say, boom, boom, boom, now what we're about to say, well. I say, boom, boom, boom, let me be, I say, well. I say, boom, boom.

Kommando Tom Spezial. Wir haben 22.47 Uhr zwischenzeitlich. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben. Hallo Nachtschwärmer! Ich hätte ja ganz klar gesagt, das war ja eigentlich klar zwischen uns, dass du beim Gewinnspiel nicht mitmachst, oder? Das geht doch nicht. Beschiss ist es erst, wenn du dich erwischen lässt. Ja, ich erwische dich auf jeden Fall. Kannst du mal verlassen. Jetzt habe ich in der Leitung den Stefan aus Schwitzingen. Stefan, grüß dich. Ja, hallo. Hallo. Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Erzähl mal. Ich bin mit meinen Eltern in die Tschechei gefahren. Und da bin ich mit meiner Cousine ein Wochenende ausgefahren. Da waren 4 Mädchen und ein Junge. Und jetzt keine Details, bitte. Sonst läuft mir das kalten Rücken runter. Sag mir 5 in der Brenn, bitte. Da war einmal Nightcrawlers. Richtig. Outer Brothers. Ja. Wickfield. Ja. Real McCoy. Ja. Und Calvin Rotain, glaub ich, heißt sie. Ganz genau. Du warst der Hannenkorb anscheinend da im Urlaub. Hey! Alle anderen legen bitte auf. Den nächsten tun wir natürlich wieder ein Gewinnspiel. Ganz klar. Ja! Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Hallo Nachtschwärmer. Ist wieder da. Charlie. Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie, das freut mich aber. Wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Total, das stimmt. Okay. Und heute ist die erste Sendung im neuen Jahr mit mir. Hallo, L. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? L. Schuhverkäufer. Dank der Tatsache, dass ich gestern einen Schuh verkauft habe, kann ich voller Stolz verkünden, vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Hey! Wir haben keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22. Ah, wann kannst du losgehen? Ich kann's kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. We'll be right back. Evers auf der Top 100 noch ganz direkt drin. Dritter Song, die Top 100 nehmen wir nachher noch durch. Im neuen Jahr sollte man sich auch vornehmen, dass du der Jung mal ein bisschen aufklärst. Der sucht immer noch nach vorne vergebens, ja? Warum nimmt eigentlich jeder an, ich bin doch Jungfrau? Bin ich nicht. Könnte eine Jungfrau Ihnen die Vornamen und Hobbys aller Playmates des Jahres der letzten 10 Jahre sagen? Ich hab schon was mitgemacht. Ich kenne den weiblichen Körper wie meine eigene Hand. Ich meine, den Rücken meiner Hand. Siehst du? Du musst was tun, da muss mal was mal geschehen, ja? Du kannst mich ansehen und sowas ernsthaft fragen? Ja! Was hat die Figuren eigentlich vor, das Selbstvertrauen meines Sohnes zu zerstören? Ja! Genau, ihr habt keinen Popel in den Ohren. Hier ist der absolute Hammer für euch! Summer Day. Und die Produzenten kommen in die Nähe von Castle her. Ja. Auch ganz neu, La Verona, Love of My Life. Stichwort Blondies. Warum wechselt eine Blondine die Windeln ihres Babys nur einmal im Monat? Das hat einen ganz triftigen Grund. Auf der Packung steht nämlich bis 10 Kilo. Oder wie schwänzt eine Blondine einen Fernkurs? Indem sie leere Briefumschläge einschickt. Naja. Was tat die blonde Terroristin, als sie den Auftrag bekam, Autos in die Luft zu pusten? Sie hat sich dauernd am Auspuff den Mund verbrannt. Noch ein? Finden Sie nicht, dass das Kleid zu tief geschnitten ist? Fragt die Kundin, die strohblonde Verkäuferin. Die wirft einen Blick ins Dekolleté und fragt, haben Sie Haare auf der Brust? Natürlich nicht, antwortet die Dame. Dann haben Sie recht. Das Kleid ist vielleicht eine Idee zu tief geschnitten. Das ist wieder zu viel hier. Danke, das reicht fürs Erste. Ruhe! So, wir haben jetzt gleich Aktuelles mit unser. Kennst du unseren Max? Ja, und jetzt sagt er sicher noch, wo er seine Schuhe gekauft hat. Aber nicht bei dir. Und jetzt folgende Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator. Max, das ist der liebe, gute Max. Maximal überwältigen. Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier in der Nacht. Unterschiedlich bewölkt mit Temperaturen zwischen minus 1 und plus 5 Grad, am Tage wolkig. Vereinzelt auch Regenschauer. Die Tageshöchstwerte dann zwischen 0 und plus 5 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Sonntag Temperaturanstieg und regnerisch, im Osten des Landes auch etwas Glättegefahr. Am Montag Schauer und 3 bis 8 Grad. Was in der Welt passiert und hier interessiert, hören Sie jetzt gleich. Regenbogen 101,1 Nachrichten. Die Zeit 23 Uhr und ganz genau 3,5 Minuten. Radio Regenbogen Verkehrsservice, es liegen zurzeit keine Meldungen vor. Weiterhin gute Fahrt. Radio am Abend. Am Freitag, Charlie 2000. Hallo L. Hallo L. Sieht das Gefühl, dass großes Unheil droht? Nein, wir machen jetzt was ganz anderes. Wir machen richtig zünftige Musik jetzt. Ha? Gut, dann hole ich meine Gitarre und rufe Elvis und wir rocken zu dritt ins neue Jahr. Wir sind schon im neuen Jahr. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Jetzt gleich die neue La Bosch. Die neue Labusch. Wir haben 23.09 Uhr. Vielen Dank für die vielen Faxe. Zum Beispiel Sascha aus Mainz-Ebersheim. Für die vielen 11 Seiten Blondinen, wie hat er mir zugefaxt. Mama mia. 5 Stunden daran gearbeitet. Er grüßt die Klasse 9b des Gutenberg-Gymnasiums in Mainz. Lars Patrick und das Regenbogen-Team. Und wünsche ich DJ Panda. Kommt noch! Dann wird per Fax, kam ich im Fax von Markus Stein aus Eich. Dann aus Mönchzell. Wo immer das sein mag. Bei aus Mönchzell heißt hier Manuel Dussinger. Oder, ja, Markus Zapf, Alexander Köhler. Dann hier, hey Charlie, Andi, Sudi, Dennis aus Trillfingen. Grüß now. This is a journey into the past, the present and the future. Now close your eyes and join the trip. It's 6 a.m. in the morning. Dann viele Grüße aus Worms, sendet Sven Rolbien und Anja Funde. Tanja aus Ludwigshafen hat auch gefaxt, vielen Dank. Scooter, gib's mir. Hey. Nachtschwimmer, habt ihr euch schon die Radio Regenbogen Feten vorgemerkt im Kalender? 15. Februar, Freiburg, Stadthalle. 16.2. Mannheim, Rosengarten. 17.2. auch Karlsruhe, Europahalle. Und 18.2. Offenburg, Oberrheinhalle. Da sind dabei Rednecks, DJ Bobo, Culture Beat, Red State Fred, Master Boy, Doors United, Fan Factory, Worlds Apart, Mr. President, Backstreet Boys, Fool's Garden und noch viele mehr. Und der liebe Charlie ist auch dabei. In Mannheim habe ich ja, bin ich oben im Musensaal wie vergangenes Jahr. Da bauen wir die Anlage separat auf. Ellen, bleib jetzt draußen. Nur zu, lass dich nicht aufhalten. Du sollst jetzt draußen bleiben. Ich weiß, dass du wieder willst, ja. Hey, warte. Ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen. Das wurde mir versprochen. Wieso? Kannst du im Geschäft keine verkaufen? Wir sind pleite und du bist blöd. Kann er hier wieder. Und weiter geht es Schlag auf Schlag. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. The sound transformation, the frequency response, the changing modulation, harmonical creation. Creation. gleich wird's 23 Uhr und 20. Superstar Mega Mix blasting off right now. This is Radio Regenbogen. Non-stop Radio. Schule. Tagträume. Neugierde. Tatendrang. Das Zuhause. Bei Liebeskummer. Wer viel um die Ohren hat, hört am besten uns. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Jawohl, mein Schatz. Sie hat gesagt, es müsste sein. Meine Hose. Oh, ich bin so aufgeregt. Life is life. Hallo Nachtschwärmer. Ihrem Radio meinen Sender stören. Ah, Signorina, un momento. Ja, Cappuccino e una piccolo espresso acqua bollente. Prego. Ja, danke. Aber was ist jetzt mit dem Radio? Ich habe gar keine Radio, Signorina. Was? Dann bring doch einen Muckefuck alleine, du Gartenzwerg. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on, baby. Wow. Mein neuer Kalender ist noch nicht so geschmeidig. Den werden wir noch hinbiegen. So, jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Party on the Road. Morgen Abend. Samstag, 6. Januar. Feiertag. Heilige Drei Könige. Schwanau-Ottenheim, da bin ich selbst. Das ist in der Nähe von Laab. Wer aber von der Autobahn herkommt, fährt bitte La raus, dann Richtung Rhein. Dann sind es etwa von der Autobahn aus, ich glaube, noch 8 Kilometer circa, also nicht weit, Festhalle Schwanau-Ottenheim. Am 13., eine Woche später, Stadionhalle Rottweil. Und wer ist das? Hatmat. Wieder eine Woche später, am 20. Kenzingen, Festhalle und La Reichenbach, Geroldsecker Halle. Und Karlsruhe, hergehört, 27. Stutensee, Blankenloch, Festhalle, 27. Und schönen Dank an alle, die letztes Jahr da waren. Auch alle, die in Teningen waren, zum Beispiel, oder in Herbolzheim. Da werden wir ja im Januar noch, für einen guten Zweck war das, die 5000 Mark überreichen. Ey! Charlie 2000 on the road. On the road. Freitag ab. Nicht langweilig hier, tut mir leid, ich suche mir eine andere Show. Macht mir keine Sperrenzchen. Schlimmer kann es nicht werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Ihre Programmzeitschrift oder schalten Sie ein, ohne zu fragen. Wir haben Gott vor allem, ja. Freitagabend bei Radio Regenbogen. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Blondis. Ich hoffe, die Blondis sind alle gut ins neue Jahr gekommen. Klar, natürlich. A nice metal feel. Okay. Uhr, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Es liegen keine Meldungen vor. Weiterhin gute Fahrt. Was zu gewinnen. Wir suchen wieder 5 Interpreten. Ja? Ja? Was? Wow! Achtung! Zündung! Gewinnspiel. Nachtschwimmer, seid ihr mit dabei? Seid ihr mit dabei? Alles klar! Du hast recht, Mann. Die Show hier ist ganz hübsch schräg. Maul halten! Wie lange halten wir das noch aus? Das ist eine besonders schlechte Vorstellung. Ja, genau. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zu. Radio Regenbogen. Gewinnspiel. Deutsche Macht, seid ihr auf dem Laufen? Ah, natürlich, was frage ich überhaupt? Klar, natürlich seid ihr auf dem Laufenden. Denn ich habe die besten Nachtschwimmer. Reicht, jetzt möchte ich's wissen. Ja, das ist cool. Das ist mein Lieblingsprogramm. Diesen Sender werde ich heute Abend nicht mehr abschalten. Ich bin gelähmt von der Sendung. Das ist eine Zumutung. Mach doch die Klappe zu. One, two, three, together. Auf, geht ein Kraft! Mal gucken, Nachtschwimmer, wer da dran ist. 23.50 Uhr haben wir zwischenzeitlich. Oh ja, bitte. Wolfram aus Altneudorf, grüß dich. Hallo. In der Nähe von Heidelberg ist das. Ja. Ja, so, lass mal 5 in der Brenn hören. Coolio featuring LV, Bed and Breakfast, Shaggy, Fettes Boot und die Backstreet Boys. Nachtschwimmer, was sagt ihr dazu? Absolute Spitze. Danke. Jetzt nicht mehr anrufen, sondern die Lauscherspitzen. Effi, das Saustark-Überraschungsjingle, bitte. Saustark-Überraschungsjingle. Die geballte Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Was für eine Dröhnung. Jetzt geht's los. was ist los? Wollen wir so rausgehen? Oh, ihm gefällt die Musik anscheinend nicht. Hell, kommst du dann wieder? Sollte ich aus irgendeinem Grund nicht zurückkommen? Der Schuhladen macht um 10 Uhr auf. Yeah. Das war stark. Ladies and gentlemen, we would like to show you how to make a hit record. First, we start with the sequencer. And now we present the hi-hats. These are the percussion instruments. Now it's time to welcome the bass drum. Let us now hear the sequence melody. Now it's time to present the main vocal. Listen how it sounds when we pitch them 5 notes up. Music instructor. Nächster, El Bundy. Mein Hintern sehnt sich nach dir. Peck, dir reibe ich nicht mal den Hintern, wenn der Weihnachtsmann rauskommt und ich 3 Wünsche frei habe. El, du bist wieder unmöglich. Yay. Wow. Weißt du schon mal, nochmal Masterboy. So, National, jetzt haben wir gleich wieder volle Stunde. Und dann gibt's wieder Aktuelles und dann bin ich gleich wieder da. El, ich hatte dich vorher gebeten, dass du mir hier hilfst. Wenigstens könntest du den Anstand haben, den Kopfhörer abzunehmen, wenn ich Nein sage. Kurz vor 24 Uhr das Wetter. Radio Regenbogen 101,1. Um 24 Uhr am Schluss. Die Zeit 0 Uhr und gleich 3 Minuten. Radio Regenbogen Verkehrsservice, es liegen keine Meldungen vor. Wir wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio von hier, Radio, Radio Regenbogen. Charlie 2000. Es ist soweit. Sie ist da. Die Sendung, die keiner hören will. Das schlechteste Ausfälle. Flops. Peinlichkeit. Entschuldigung. Das schlechteste. Die Sendung mit miesen Preisen, lausiger Musik und und einem erbärmlichen Moderator. Charlie. Das Schlechteste. Echt. Ätzend. Best in disco music. Stay right where you are. Auf, jetzt geht's in den Samstag. And now, here's your DJs. Most hated record of the week. Oh my God, no. Alles klar, hallo Nachtschwimmer. Achtung, und jetzt gibt's was für die Lauscher. At 6 p.m., the Associated Press Agency released the news worldwide. The Air Force has reported finding a flying saucer. A flying saucer. Ja. So, in dieser Stunde haben wir natürlich wieder ein Gewinnspiel. Dann sage ich noch in dieser Stunde, hallo Blondes. In dieser Stunde sage ich nicht, hallo L, oder? Warum überkommt mich plötzlich das Gefühl, dass großes Unheil droht? Weil ich dich rauswerfe. Zu spät. Die Zündschnur brennt und das Feuer ist an. Es ist ein L-Inferno. Hilfe! Power. zwischenzeitlich 0:10 hier bei Radio Regenbogen. Und wir gehen voll ins Wochenende. Und ich wünsche allen natürlich noch ein gutes neues Jahr, weil ich ja nicht die Möglichkeit, das ist meine erste Sendung im neuen Jahr. Hey! Der wird immer wieder gewünscht. Hier ist er. Jabba, Jabba, du. Fan Factory. We'll be right back. Immer noch göttlich, der Song, ha? Dann Faktor, die sind auch bei Radio Regenbogen auf den Fetern. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Besser, besser. Radio absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey. Pirate Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Richtig, wir haben 0.17 Uhr. Hey, was ist denn hier los? Dein Sohn macht wieder Probleme, El. Tja, ich bin scharf und bereit. Jetzt gehe ich los und suche mir ein Baby. Du findest nicht mal beim Gynäkologen eine Frau. Ready, steady, ready, go. Power Radio. Hey, was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. Let me know what you can do. Have you want to feel the right power? The answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow. Jetzt kommen noch die Termine von Charlie 2000. Heute Samstag, 6. Januar, bin ich selbst in Schwanau-Ottenheim. Das ist in der Nähe von Lahr. Lahr am Fuße des Schwarzwalds. Und zwar A5, Ausfahrt Lahr bitte nehmen, wer von weiter weg herkommt, der das nicht kennt. Und dann nicht Richtung Lahr, sondern andersrum Richtung Rhein, ja? Da sind es noch etwa 8-9 Kilometer. Festhalle Ottenheim. Am 13. Rottweil am Neckar, Stadionhalle. Also, in einer Woche. Dann auch wieder im Elsass und zwar in Hattmatt. Nee, Hagenau. Allen nochmal schönen Dank für den Besuch vergangenes Jahr und auch um die Weihnachtszeit. Immer wenn ich on the road bin, Nachtschwärmer, da kommen immer verschiedene Nachtschwärmer und schauen sich die Soundanlage an und können es nicht fassen, dass da so viel rauskommt. Das ist der DMB, Made in Germany, vom Rockshop in Karlsruhe. Und wenn ich euch verrate, dass ich die ein bisschen über halb aufgedreht habe, nur die Hälfte abfahre, das kann man fast nicht glauben. Das ist der Wahnsinn. This is the Mobile Road Show. Stereo Music. Nachtschwärmer, das ist der absolute Trendsong. Mighty Dub Cats. Die Frauen fahren total drauf ab. Das ist eine Mischung zwischen Lambada und weiß ich was. Mighty Dub Cats. Gott, ich dachte, das hat mir abgehakt. Ich weiß ja, dass du eine Freundin suchst und willst unbedingt, aber das kann man doch nicht einfach jetzt mit Gewalt machen. Bad, komm, jetzt reiß dich zusammen. Ich will eine Frau haben, verdammt. gehört eine Frau. Eine Frau. Du bist der Sohn von Al Bundy. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Sonst unmöglich, sag nur. Dieses Jahr, das schwöre ich euch, kriege ich eine Puppe. Da sind wir gespannt. Ja, schon gut, jetzt reicht es. 0 Uhr und 31, Radio Regenbogen, Verkehrsservice. Es liegen zurzeit keine Meldungen vor. Wir wünschen weiterhin gute Fahrt. Ihr Radio? Von hier, Radio Regenbogen. 101,1. Und jetzt wird's Zeit. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie niedlich. Und nun unser Gewinnspiel. Richtig. Ah. Achtung. Dann volle Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! 0138 8000. Ja! Testing, 1, 2, 1, 5 superstarke Interpreten werden gesucht. Take your chance. There's a party. Don't you know today there is a party. Zwischen 0 Uhr 38, lasst euch herzlich grüßen. Hier ist Radio Riemung. Und nochmal einen schönen Dank fürs Zuhören immer freitags. Von meiner Warte aus. Unser Gewinnspiel. Radio Riemung. Gewinnspiel. So, jetzt möchte ich wissen. Wenn es draußen regnet, wir sagen, was abgeht. Ungebetener Besuch, wir sind die Rettung. Koch mit den Liebsten? Egal, wir heitern euch auf. Pech im Leben und in der Liebe? Da helfen wir nach. Schalten Sie Ihr Radio auf. Nonstop Radio. Tierisch gute Song nach schon mal Emmanuel Tab. Schon mal, jetzt bin ich gelandet im Württembergischen. Da haben wir nämlich auch ganz, ganz viele Hörer. Hallo Kai aus Waiblingen, grüß dich. Ja, hallo Charlie. Kai, wie bist du ins neue Jahr gekommen? Erzähl es uns mal. Oh, naja, ziemlich gut eigentlich. Ziemlich gut? Ja, was war gut? Eine Party, so mit Freunden? Ja, gab ein bisschen Alkohol. Ist klar, macht ja nichts. Silvester darf man das. So, jetzt lass uns mal 5 Interpreten hören. Ja, also Labusch. Labusch. Fun Factory. Ja. DJ Bobo. Ja. Jackie und jetzt, ich kann das wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, Tross Feed Ricardo Davos mit Staying Alive. Yeah. schon wieder ein Gewinner. Absolute Spitze, allein am linken Auge. Oh Mann. Einsame Spitze. Du hast es geschafft. Unglaublich. Super. Toll. Famos. Ist doch alles super gut, ne? In der nächsten Stunde machen wir uns wieder ein Gewinnspiel, klar. Wir haben 0 Uhr und 50. Kommst du rüber? Er hockt wieder im Nebenraum und El, was machst du denn da drin? El, komm rüber, bitte. El, komm bitte rüber. Warte, ich komm gleich rüber. Ich glaube, ich sehe hier Titten. Wo? Wo? Wo? Ja, tatsächlich, hier sind Titten. Das ist unmöglich. Du hast doch gesagt, dieses Jahr willst du das nicht machen. Ein guter Vorsatz, warum komme ich da nicht drauf? Es hat keinen Wert. Er ist, wie er ist. Und so muss ihn halt nehmen. So, 0.55 Uhr, da wäre ich immer mal angerufen wegen der Faxnummer. Ich sage sie nochmal ganz deutlich. 0621 33 75 266. Das gilt aber nur während dieser Sendung. Wer sonst das an Radio Regenbogen faxen will in die Zentrale, das ist dann eine andere. Wer wiederum jetzt an die Zentrale faxt, das bekomme ich nicht, das ist ein Stockwerk höher. Machen wir noch kurz die doofe Witze-Ecke. Hallo Blondis. Eine Blondine wird zu einer Party eingeladen und macht sich besonders schick. Spielen Sie Dame, wird sie von einem anderen Gast gefragt. Sagt sie, ich bin eine Dame. Damit hat sie sich schon geoutet. Warum hat die Blondine aufgehört, die Pille zu nehmen? Sie fiel immer wieder raus. Ey! Was wollte die blonde Erfinderin beim Patentamt anmelden? Eine Solartaschenlampe. Oder was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einem Zimmermann? Die Blondine hat längere Nägel. Hallo Blondie! So, noch einmal, jetzt haben wir gleich wieder Aktuelles, dann bin ich gleich wieder da. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Das Wetter von hier in der Nacht. Unterschiedlich bewölkt mit Temperaturen zwischen minus 1 und plus 5 Grad. Am Tage wolkig, vereinzelt auch Regenschauer. Tageshöchstwerte zwischen 0 und plus 5 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag, Temperaturanstieg und regnerisch. Im Osten des Landes auch Glatteisgefahr. Am Montag Schauer und 3 bis 8 Grad. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt gleich. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 1 Uhr. Die Zeit 1 Uhr und 2,5 Minuten. Radio Regenbogen Verkehrsservice, es liegen keine Meldungen vor. Weiterhin gute Fahrt. Hallo Nachtschwärmer! Nicht wahr? Das ist ein Ding! Radio an! Ich glaub, ich spin! Vertraute Stimme, geiler Flair! Charlie 2000 ist on air! Gib uns dein Killerprogramm wie bisher! Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr! Denn deine Show ist so genial, abnormal! So ist nur Charlie 2000! Und Radio Ich bin hier wieder Friedensstifter. El, sprech mit deiner Frau jetzt. Komm auf. Weißt du, ich glaube, dass alles hinhaut bis auf eine Sache. Was? Sie will wahrscheinlich Sex. Unmöglich. Powerplay. Powerplay. Music Power. Power. Power. Immer freitags von 22 bis 2 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Radio Regenbogen. Wer uns mal schreiben möchte, der kann das tun. Adresse Radio Regenbogen, Postfach 68026 Mannheim. Wir haben zwischenzeitlich ein knapp vor 1 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Ja, bitte, hier ist Ihr fröhlicher Sender in der Dachkammer. Oh, dass ich Sie erreiche. Was für ein Ach, Glück. Sie sind's, Herr Kollege. Ja. Wo bleiben Sie denn? Wir warten schon. Ich muss mich leider noch ein bisschen verspäten, weil ich etwas abwarten will. Was wollen Sie bitte abwarten, Herr Kollege? Den Kampf zweier Tiere muss ich noch eben abwarten. Gott, wie schrecklich. Es ist fürchterlich. Es ist ganz schrecklich. Was für zwei Tiere bekämpfen sich denn da? Ein Rollmops. Der bekämpft meinen Kater. Ja, meine Herren, es ist angerichtet und ich darf Ihnen die Lese überreichen. Oh. Vielen Dank für die viele Faxe, auch viele, viele Grüße in die Schweiz, sogar aus Frankreich habe ich bekommen. Vielen Dank. Ich sehe gerade, der Fotograf ist hier. Komm, wir machen ein Bild, ja? Das ist wahrscheinlich das letzte Bild von dir mit dem Kopf drauf. Beavis on Butter. Aber jetzt lang so. Das rockt. Das ist cool. Nix ist voll Twitter. Aufregende Sache. We are running to the Captain Jack. So, jetzt gehen wir die Faxe durch hier aus der Schweiz. Yugi, Ypsilon, Genie, Morris und Zeno haben gepackt. Die haben sich zum Beispiel gerade diesen Song hier gewünscht. Nächste Fax kommt aus Haigerloch. Enti, Suti und die Krümels. Beim nächsten Fax kann ich nicht entziffern, wo das herkommt. 07191 Vorwahl. Und hier das nächste Fax, Markus Binder aus Groß-Asbach, Nähe Stuttgart. Nächster Fax, Conny Binder in Almersbach. Der nächste Fax kommt aus Frankreich. Und Olivier. Da kam noch eins aus Schramberg, Familie Hermann. Hier habe ich eins aus Mönchzell. Kann das so heißen, ja? Wann ich mal in die Nähe von Neckargemünd komme, fragen die. Unbedingt, unbedingt in diesem Jahr. Nächste kommt aus Wagenstadt. Dann hier der Benny. Ich grüße bei letzter Gelegenheit auch noch die letztjährige T2 der Berufsschule Rottenburg. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Hallo Nachtschwärmer! Nicht wahr? Das ist ein Ding! Radio an! Ich glaub, ich spinn! Vertraute Stimme, geiler Flair! Charlie 2000 ist on air! Gib uns dein Killerprogramm wie bisher! Wir wollen Dancebar und Pop, Rock und mehr! Denn deine Show ist so genial, abnormal! So ist nur Charlie 2000! Und Radio größer, satter, lecker. Werbung! Super gut. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Jetzt nochmal ganz schnell die Termine von Charlie 2000. Party Time on the Road. Kann man so sagen, ne? Gut, heute Abend, 6. Januar. Schwanau-Ottenheim, nähe Lahr. Lahr am Fuße des Schwarzwaldes. Über die A5, Lahr-Ausfahrt Richtung Rhein. Ganz einfach zu finden. Dann einfach dem Krach nach. Hey! Come and see us and play the great sensation. On the road again. Hey, we'll try to 2000 on the road. ich habe mir jetzt zwischendurch die Nase putzen müssen. Ich bin tierisch erkältet nach Jamaika. Aber dem Kämpfer macht das ja nichts aus. So, Samstag darauf, nächsten Samstag, 13. Januar, Rottweil am Neckar, die Stadionhalle. Wer die kennt, der weiß, Superhalle, riesengroß, Vollaufbau natürlich. Am 20. Kenzingen, Festhalle und La Reichenbach, Geroldsecker Halle. Und Karlsruhe Richtung Bruchsal, die Gegend, rufe ich auf, am 27. Da bin ich in Blankenloch, Stutensee, Blankenloch, Festhalle. Aber das ist noch alles gar nicht das, wenn man gegen die Radio Regenbogenfeten. Am 15.02. in Freiburg in der Stadthalle. Da war ich ja letztes Jahr auch. Das war die Hölle. Da war der Wahnsinn, Nachtschwimmen. Mannheim, Rosengarten am 16.02. 17.02.96. Karlsruhe, Europahalle. Wenn ich da dran denke, läuft mir kalte Rücken runter. Das war der echte Wahnsinn. Und dann laden wir natürlich alle ein. 18.02. Offenburg, Oberrheinhalle. Vorverkauf läuft. Es sind dabei Rednecks, DJ Bobo, Culture Beat, Right Said Freight, Master Boy, Girls United, Fan Factory, Words Apart, Mr. President, Backstreet Boys, Fool's Garden und so weiter. Und euer lieber Charlie. Karten im Vorverkauf, 35 Mark zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Oder am Kasse 45 Vorverkauf lohnt sich auf jeden Fall bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das ist nämlich gerade um die Fasching rum. Diese Radio Regenbogen Megafeten. This is the Mobile Roadshow. All normal. It's the Fall Normal. Ich den Vereinigten Bandi ruf. Jawohl. Wow. 1:31 Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Jetzt wieder Zeit für unser Gewinnspiel. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Yeah, let's go way back and play back. Seid ihr mit dabei, Nachtschwärmer? Okay. Just join me. Aufgepasst, es geht los. Is the match's word the only thing that we'll never hurt? Beast, like in a movie scene, we try together and start a scream. Freedom, yes. Freedom, yes. I know you want some more from what I said just right before. So clap your hands to the beat of the sound. Put your hands in the air and back to the ground. Never saw a jam like this before. Back to the front and door to door. If you want some more, get on the floor. Y'all will come and that's for sure. Believe in freedom and love and culture. And all we need is a peace of mind. Sendung. Gewinnspiel. Wir haben 1.38 Uhr, hallo Nacht, werden wir bitte nicht mehr faxen. Die Rolle ist leer. Ihr habt sie leer gemacht. Die Petra hat gefaxt, wann die Preise immer kommen. Das geht, kann so 6-8 Wochen gehen immer. Dann werden sie verschickt, die CDs, die Gewinner. Unser Gewinnspiel. Yeah. schnell, ich bin mit dem Gewinnspiel. Stör mich jetzt hier nicht. Du bist im Showbusiness, da brauchst du weder Talent noch Verstand. Das glaubst nur du. Sage ich eine nach dem anderen raus nach Drummer. Jetzt kann ich nichts mehr bremsen. Wir haben 1.46 Uhr. Sponsors. Immer noch Gewinnspiel. Machen es ganz spannend. Hello, amigo. I'm Chiquita banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad. Bananas like the climate of the very, very tropical equator. So you should never put bananas in the refrigerator. To have bananas set up for your life, you must be absolutely sure. To take them home and let them last at any temperature. Oh, sure, sure, sure. Oh, sure, sure, sure. To fly. Unser Gewinnspiel! Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Sehr kleine Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean. Mega-Gewinnspiel, das sind schon weit über 10 Interpreten. 5 brauchen wir nur, also ist eigentlich nur die Kunst, hier telefonisch durchzukommen. Ach. Genau! Nach Orgien des Nervenkitzels. Soll das eine Beschwerde sein? Yeah! Oh! Hey Meister, die soll doch jetzt mal die Sau rauslassen. Radio Regenbogen. Yes, it's Showtime. 0138 8000 nonstop. Ruf an. Telefontreff. Ruf an. Ich bin heiß. Was wird denn hier gespielt? Hä? Jetzt anrufen. Ruf mich jetzt gleich an. Ja. Rückenstrolch. Darf ich auch mitmachen? Ja. Wir werden es dir schon beibringen. Jetzt. Okay. Here it comes. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Ich habe in der Leitung, ich bin wieder im Württembergischen gelandet. Bei der Doreen in Drossingen, in der Musikstadt Drossingen. Doreen, grüß dich. Hallo. Hallo. Wie lange hast du jetzt probiert, durchzukommen? Hast du auch gewählt oder probiert oder wie? Ja, 10 Minuten. Bitte? 10 Minuten. 10 Minuten? Ja. Mama mia. So, jetzt 5 in der Brenn, bitte. DJ Bobo? Ja. Masterboy? Wir haben eine kleine Störung, vielleicht näher rangehen. Masterboy, ja? Mr. President? Mr. President, ja? Deadman John und Erotic. Ja! Hätte eigentlich wahrscheinlich jeder gewusst, aber es durchkommen ist es. Doreen ist die Siegerin. Du bist die Siegerin. Du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Alle anderen Dinge auf, danke fürs Mitmachen. Bleiben Sie in Ihren Zimmern! Da ist ein Verrückter! Und der Bundesanstandsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau-Business. Herzelein. Mach schon mal nicht mehr Faxen, die Faxrolle ist leer. Ihr habt sie leer gemacht. Ihr habt sie leer gemacht. Das war's dann wieder mit eurem Charlie, fast schon. Schönes Wochenende wünsche ich euch und nächsten Freitag wieder hier bei Radio Regenbogen. Nacht, Schwimmer. Macht's gut. Das Wetter von hier heute Nacht meist unterschiedlich bewölkt mit Temperaturen zwischen 1 und plus 5 Grad. Am Tage dann wolkig, vereinzelt auch Regenschauer möglich. Die Höchstwerte zwischen 0 und plus 5 Grad. Und die weiteren Aussichten? Am Sonntag Temperaturanstieg und regnerisch. Im Osten des Landes auch Glatteisgefahr. Am Montag Schauer und 3 bis 8 Grad die Temperaturen. Jetzt gleich, was in der Welt passiert und hier interessiert. Dankeschön, das war der Christoph, mein Nachfolger. L, ich sag mich auch mal tschüss von L vom Schuhverkäufer. L, haben wir uns verfehlt heute? Ja, bis jetzt mit jeder Kugel. Danke, L. Radio Regenbogen 101,1. Nachrichten mit Max Lehrer.